Lösen lässt sich dieses Problem auf jeden Fall nur kollektiv. Als glaubhafte Helden taugen am ehesten die Agenten positiver gesellschaftlicher Kipppunkte hin zu einer nachhaltigeren Welt, Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Aktivistinnen. Doch für was können sie kämpfen, wenn nicht für die zähe Transformation einer ganzen Gesellschaft? Wie soll das in 90 Minuten passen und dabei auch noch unterhalten? Und wieso, fragt sich der einzelne Kreative, soll ich mir die Zähne daran ausbeißen, wenn alle anderen munter wegschauen? Können uns am Ende also nur nicht-fiktionale Erzählungen retten? Warum wir das Klima falsch erzählen? Alles, was wir über die Welt erfahren, sortieren wir in bestehende Erzählungen ein. Informationen, die wir erhalten, werden mit Hilfe narrativer Schablonen in unsere mentale Rohrpost eingeordnet. Soweit haben wir das in Kapitel 3 besprochen. Hier ein Beispiel dieser selektiven Wahrnehmung. Studien ergeben, dass unser Empfinden von Wetter und Temperaturen davon abhängt, ob wir an die Klimakrise glauben oder nicht. Menschen, die nicht daran glauben, berichten von niedrigeren Temperaturen als solche, die das tun. Bauern in Illinois, die man zu ihren jüngsten Erfahrungen mit dem Wetter befragte, betonten Extremwetterereignisse oder spielten diese herunter, je nachdem, ob sie die Klimakrise akzeptierten oder nicht. Und wenn unsere In-Group um uns herum nicht daran glaubt, wieso sollten wir es dann tun? Dan Kahan, Professor für Rechtswissenschaften, konstatiert in Bezug auf die Klimakrisenkommunikation: Die Fähigkeit demokratischer Gesellschaften, das Wohlergehen ihrer Bürger zu schützen, hängt davon ab, einen Weg zu finden, diesem Kulturkampf mit empirischen Daten entgegenzuwirken. Er erklärt, wie die narrativen Schablonen sowie ihre wiederkehrenden Elemente, also die Identität der Helden und Bösewichte, die Art ihrer dramatischen Kämpfe und der moralische Einsatz ihrer Auseinandersetzungen, auf erkennbare und wiederkehrende Weise in verschiedenen kulturellen Gruppen variieren.